bist du. Моя надежда, ты, Господь. Du erleuchtest mein Dunkel, König. Ты освещаешь мою темноту. Und ich bin errettet durch dich, Herr. Я спасен через тебя. Danke, danke, danke, Jesus. Oh, ich bin dir dankbar, danke, Jesus. Я благодарна тебе. Ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen. Danke für dieses Haus. Dieses Haus der Anbetung. Дом поклонения. Und dass wir heute hier sein dürfen. То, что мы можем стоять здесь сейчас. Und wir erheben unsere Stimmen zu deiner Ehre, Herr. И мы возвышаем наши голоса для твоей славы. Wir erheben unsere Hände zu deiner Ehre, König. Поднимаем свои руки для твоей славы. Wir singen nur für dich, Мы поем только для тебя. О, danke, danke, danke, danke. Halleluja. Du allein, du bist würdig. Halleluja. Ich rufe Halleluja. Wenn der Feind mir gegenübersteht. Storms Приходим в Твое присутствие, в Твою тишину, in deine Stille, в Твой покой, in deinen Frieden, Herr. В Твой мир. Du bist hier an diesem Ort. Ты здесь, на этом месте. Geist, wir öffnen unser Herz, unseren Verstand für dich. Дух Святой, мы открываем свое сердце, свой разум пред Тобою. Sprich zu uns. Говори к нам. Erneuere uns. Обновляй нас. Komm hinein in diesen Frieden. Приходи в Его покой. Komm hier zur Ruhe. Приди в покой. Knien in Anbetung, sie singen. Du bist und bleibst heilig, Herr. Du bist und bleibst heilig. Бесконечный. Слава тебе. Хорошо, что вы меня так ждали. Guten Morgen. Доброе утро. Wie sagt man guten Morgen? Доброе утро. Доброе утро. Sehr gut. До свидания. Доброе утро. Noch nicht, до свидания. Ich glaube, ich letztes Mal gelernt, dass es ja auf Wiederschauen heißt oder irgend sowas. Это я выучил в прошлый раз. Anyway, schön euch wieder zu sehen. Рад видеть вас снова. Ich danke eurem Pastor für die Einladung. Благодарю вашего пастора за приглашение. Und ist ja eigentlich ein gutes Zeichen für mich, dass man mich doch wieder gewagt hat, nochmals zu holen. Это хороший знак для меня, что все-таки меня еще раз позвали в гости. Nein, ich schätze das sehr. Es ist mir eine große Freude und Ehre, hier zu sein heute Morgen. Я очень это ценю. Для меня большая честь и радость быть сегодня с вами. Henry ist ja jetzt schön in der Wärme in Brasilien. Генри сейчас в тепле в Бразилии. Ja, schön für ihn. Ему хорошо, конечно. Und mein Sohn, der letztes Mal oder die letzten Male auch immer dabei war und eigentlich immer dabei ist und auch so unseren Tisch aufbaut etc., der ist in Sri Lanka, auch in der Wärme. Мой сын, который в прошлый раз был с нами, который обычно мне всегда помогает, в этот раз он тоже в тепле, на Шри-Ланке. Aber einige von uns müssen ja arbeiten, gell? Но кому-то приходится работать, правда? Anyway. Nein. Predigen des Wortes ist zwar eine große, große Verantwortung. Проповедовать Слово Божие – это большая ответственность. Und Paulus hat davon gesprochen, habe ich gerade heute Morgen nochmals gelesen, dass er mit Furcht und Zittern förmlich das getan hat. И Павел писал о том, что он это со страхом и трепетом совершал. Und das ist bei mir ganz ähnlich. И для меня это очень похожее чувство. Obwohl ich jetzt 52 Jahre beim Herrn bin, несмотря на то, что я уже 52 года с Господом, ich bin mit 3 zu Jesus gekommen. Я пришел к Иисусу в 3 годика. Nein, es war schon ein bisschen mehr, aber. Нет, было, конечно, больше мне лет. Obwohl ich schon so lange dabei bin und auch vieles erlebt habe mit dem Herrn, несмотря на то, что я уже давно в Боге и много пережил, ist es immer wieder eine Überwindung und immer wieder eine echte Herausforderung, das Wort Gottes zu predigen. Проповедовать Слово Божье – это вызов для меня, это испытание. Weil es, Gott soll ja dadurch wirksam werden. Потому что Бог хочет действовать. Ich will ja nicht euch meine Weisheit vermitteln. Я не хочу делиться своей человеческой мудростью. Obwohl ich ein paar Dinge gelernt habe über die Jahre. Несмотря на то, что кое-чему я научился. Aber Gottes Wort muss verkündigt werden. Но должно быть проповедано Слово Божье. Nun gut, meine Lieben. Der Titel meiner Botschaft hier heute Morgen ist: Gott wirkt in mir oder in dir. Название моей проповеди сегодня: Бог работает во мне. Sag das vielleicht mal deinem Nachbarn: Gott wirkt in dir. Скажи, может быть, это твоему соседу: Бог работает в тебе. Gott wirkt in dir. Und zwar jetzt gerade. Er ist heute, jetzt, in diesem Moment in uns am Wohnen und Wirken. И это происходит прямо сейчас, прямо в этот момент. Бог в нас, и Он производит свою работу. Und er hat ganz bestimmte Dinge vor, die er in jedem von uns bewirken möchte. И у него есть план, чего он хочет достичь в каждом из нас. Und das ist auch für mich eine der größten oder liebsten Wahrheiten der Schrift, die ich begriffen habe über die Jahre. И для меня это одна из самых любимых и вдохновляющих истин Слова Божьего, которому я научился за эти годы. Und man könnte sagen, prinzipiell heute Morgen sprechen wir über die Gnade Gottes oder zumindest einen Aspekt der Gnade Gottes. И сегодня утром мы будем разбирать с вами один аспект благодати Божьей. Ein Aspekt der Gnade Gottes, die in uns am Wirken ist. Один аспект Божьей благодати, который действует в нас. Und das ist die grundsätzliche Voraussetzung, dass in dir und in mir tatsächlich der Wille Gottes geschieht und durch mich zustande kommt, was Gottes Wille ist. Это является требованиям, условиям для того, чтобы Божья благодать через нас и Божий план через нас совершился. Und ich möchte einleitend so beginnen. Unser Hiersein auf dieser Erde hat eine sehr große Bedeutung. Я хочу начать с того, что с той мысли, что наше пребывание на этой земле имеет огромное значение. Vielleicht denkst du im Vergleich zu anderen Menschen, die einflussreich sind, ich habe nicht so eine große Bedeutung oder Einfluss auf dieser Erde. Может быть, ты сравниваешь себя с инфлюенсерами, с людьми, которые имеют большое влияние, думаешь, ну какое, что я могу произвести на этой земле? Aber dann möchte ich schon mal so beginnen zu sagen. Es hat Gott gebraucht, Jesus gebraucht, um dich zu retten aus deiner Verlorenheit. Но Богу пришлось послать Иисуса для того, чтобы спасти тебя из твоей потерянности. Also Gott musste alles investieren, um dich zu retten. Богу пришлось инвестировать все, что у него было, для того, чтобы спасти тебя. Das bedeutet, dass in Gottes Augen du und ich, jeder von uns, jeder Mensch, ganz gleich, ob er Jesus kennt oder nicht, extrem große Bedeutung hat. И это значит, что в глазах Божьих ты и я, вообще любой человек, имеет огромное значение. Jesus war nötig, um dich zu retten. Und ist Jesus bedeutungsvoll? Потребовалось отдать Иисуса для того, чтобы спасти тебя. Имеет ли Иисус значение? Jesus ist Gott im Fleisch. Иисус – это Бог во плоти. Gott musste Mensch werden, musste ins Fleisch kommen, um dich und mich und uns alle zu retten. Богу пришлось прийти во плоти для того, чтобы спасти тебя и меня. Und das bedeutet, dass wir eine große Wertigkeit haben. Und das sollten wir uns ganz bewusst aneignen, jeder einzelne von uns. И это значит, что мы имеем огромное значение, и это должно нам стать понятным. Du bist nicht bedeutungslos, sondern du bist in Wahrheit, in Gottes Augen, in Gottes Verständnis, sehr bedeutungsvoll. Ты не бесполезный какой-то человек, но в Божьей правде, в Божьих глазах ты имеешь огромное значение. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, das ewige Schicksal, wo ein Mensch die Ewigkeit verbringt, ob im Himmel oder in der Hölle, ist von dir und deinen Entscheidungen abhängig. Можно сказать, что вечность, где проведет человек, на небесах или в аду, влияние на это. Ist davon abhängig, dass der Wille Gottes, den er für dich hat und den Plan, den er mit dir und deinem Leben hat, dass der zustande kommt. Davon ist das ewige Schicksal von unzähligen Menschen abhängig. И судьба неспасенных людей зависит от того, насколько Божий план и Божий призыв исполнится через твою жизнь. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, mein Zeugnis ist, oder ich bin zu Jesus gekommen vor 52 Jahren in Bombay, Indien, als Hippie. Может быть, вы помните мое свидетельство, я пришел к Иисусу 52 года назад в Бомбее, в Индии, я был наркоманом. Ich hatte lange Haare. У меня были длинные волосы. Ich habe sie jetzt ein bisschen gekürzt inzwischen. Я чуть-чуть подстригся. Sie sind jetzt ein bisschen zu lang, entschuldigt, ich muss eigentlich dringend zum Friseur, aber... Сейчас ich bin es noch nicht gewesen, so ich bin ein bisschen mit längeren Haaren hier heute Morgen. Может быть, длиннее, чем следовало, мне надо было бы к парикмахеру сходить. Aber früher sah ich aus wie meine Schwester. Но раньше я вообще выглядел как сестра своя. Anyway, also, da wurde ich gerettet, in Indien. И там я был спасен, в Индии. Aber inzwischen, innerhalb von 52 Jahren, ist mein Leben zu einem Segen oder zu einem entscheidenden Einfluss geworden für viele Menschen auf dieser Erde. И за эти 52 года моя жизнь стала значимой для многих людей, которые меня окружали. Und das sage ich nicht im geringsten irgendwie angeberisch oder wow, welch ein toller Christ. И я это говорю не для того, чтобы сказать, вау, какой я классный христианин. Sondern nur um zu verdeutlichen, damals hatte ich überhaupt kein gutes Bild von mir. Но для того, чтобы сделать ударение, тогда я не считал себя хорошим христианином. Я hatte ein sehr low self-image oder ein geringes Selbstwertgefühl. У меня была очень заниженная самооценка. Und das hat auch mehrere Jahre als Christ sich nicht wirklich verändert. И много лет, будучи христианином, это не менялась моя самооценка. Bis ich dann anfing, das Wort Gottes in ganz klarer, wunderbarer Weise gelehrt zu werden, wie es eben auch gegeben ist. до тех пор, пока я не начал получать учение Слова Божьего в таком, ну, в правильном контексте. Und dadurch wurde ich verändert. Wo ist diese Uhr, meine Schwester Helene? Hier ist oben. Ach so, da. Da ist so ein Licht, das blendet. Ja, okay, ich mache mal meine Uhr hier zur Sicherheit. Anyway, das hat sich dann geändert durch die klare Lehre des Wortes Gottes, habe ich begriffen, eben, ich bin in Gottes Augen extrem wertvoll. Через здравое учение Божьего Слова я понял, какое значение имею в глазах Божьих. Und mein Leben hat große Bedeutung für das Leben anderer Menschen. И что моя жизнь имеет огромное значение для людей, окружающих меня. So ist es wichtig, dass der Plan und der Wille Gottes in und durch mein Leben geschieht. И это важно, чтобы план и цель Божья совершалась через мою жизнь. Und das ist alles nur einleitend. Und das hängt ja damit zusammen, dass Jesus uns hier auf der Erde gelassen hat. Gott hat uns hier gelassen, hat mich hier gelassen auf der Erde, nachdem er mich gerettet hat in Bombay. И Бог оставил меня на этой земле. Почему нас Бог оставляет на этой земле после того, как мы получаем спасение? Wozu und warum? Для чего? Natürlich, das ist ganz einfache Frage und die können wir alle richtig beantworten, weil er mich gebrauchen möchte, andere Menschen zu erreichen. И это очень легкий вопрос, на который каждый из вас может найти ответ, потому что Бог хочет спасти через меня других людей. Als Jesus seine ersten Jünger berief, ihm nachzufolgen, Petrus und Johannes und Andreas und so weiter, dann hat er ihnen gesagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Когда Иисус призвал своих первых учеников, Петра, Андрея, он сказал, следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков. So unsere Errettung und dann die Nachfolge Jesu hat zum Ziel, dich und mich einzusetzen, von Gottes, mit Gottes Befähigung ein Menschenfischer zu werden. Поэтому твое и мое спасение, то, что Бог нас призвал, имеет за собой большую цель, чтобы мы дальше спасали других людей. Und damit ist jeder von uns gemeint. И это относится к каждому из нас. Bist du ein Nachfolger Jesu? Ты последователь Иисуса? Bist du ein Gläubiger an Jesus? Ты веруешь в Иисуса Христа? Und wenn du ein Gläubiger an Jesus bist, dann bist du ja, hast du ihn zum Herrn gemacht, zum Boss. Und er sagt jetzt, wo es lang geht, richtig? И если ты веруешь в Иисуса Христа, то ты его сделал своим начальником, своим боссом, и он ведет тебя, куда он хочет. So die ersten Worte waren, kommt, ich mache euch zu Menschenfischern. И первые слова Иисуса к ученикам были, следуй за мной, я сделаю вас ловцами человека. Und dann, bevor er in den Himmel auffuhr, nachdem er uns erlöst hat, uns die Erlösung bewirkt hat und vollendet hat, die letzten Worte an seine Jünger, Nachfolger ist jetzt, geht hin in alle Welt. И перед тем, как Иисус ушел на небеса, последние его слова к ученикам были, идите в этот мир и проповедуйте Евангелие. Und predigt das Evangelium, verkündigt die frohe Botschaft, dass die Menschen versöhnt sind mit Gott. Идите и провозглашайте добрую весть о том, что есть примирение Бога с человеком. That's it. Об этом речь. That is it. That's the job. Это наша задача. Genau, du sprichst auch Englisch, das ist gut. Das ist der Job. Das ist unsere Aufgabe. Это наша задача. Und in gewissem Sinne kommt das in uns hinein. Als ich gerettet wurde, wollte ich nichts anderes tun, als ich dann zurückkam in die Schweiz, wo ich her bin, von Indien, dann wollte ich nichts anderes tun, als meinen Freunden von Jesus erzählen. Und die Tatsache, ich habe Gott erlebt, den gibt es. И после того, как я пережил Бога в Индии, я вернулся в Швейцарию, и единственное и самое главное, чего я хотел, это рассказывать своим друзьям о том, что я пережил настоящего Бога. So es war durch den Geist Gottes, der in mich hineinkam und die Tatsache, dass ich jetzt Vergebung hatte und Bedeutung oder ein Sinn, ein Ziel in meinem Leben, das hat mich motiviert, anderen das mit weiterzugeben und zu erzählen. И то, что я пережил Духа Святого, то, что я пережил спасение, и я понял, что есть цель какая-то в моей жизни, это мотивировало меня дальше проповедовать людям. Und das war sogar, bevor ich je in eine Gemeinde ging und festes Mitglied in einer Gemeinde wurde. И это было со мной еще до того, как я стал членом какой-то общины. So der Geist Gottes möchte das in dir genauso bewirken. И Дух Божий хочет это же самое производить в тебе. Halleluja. Wisst ihr, ich muss kurz einige Dinge noch sagen, um das zu verdeutlichen, wie groß und wie wichtig unsere Arbeit ist oder unser Auftrag ist. Я хочу ещё коротко сделать ударение на том, почему наша работа такая важная. Ihr wisst wahrscheinlich, es gibt zurzeit mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Вы, наверное, знаете, что на сегодня больше 8 миллиардов людей населяют Землю. 8000 Millionen. 8000 миллионов. In Deutschland gibt es 83 Millionen Einwohner. В Германии 83 миллиона жителей. Also das ist 100 Mal Deutschland. То есть это 100 раз умножить на Германию. Indien ist inzwischen das größte bevölkerungsreichste Land der Erde mit 1,3 bis 1,4 Milliarden Menschen. Индия это самая густонаселённая страна мира, там миллиарды людей. Von uns Christen, von den Menschen, diesen 8 Milliarden Menschen zählen etwa 2 Milliarden zum Christentum. И из этих 8 миллиардов человек только 2 являются христианами. Die sind nicht alle von neuem geboren, aber die gehen in eine Kirche oder sind Mitglieder in irgendeiner Konfession, christlichen Konfession. Они не обязательно рождены свыше, но они являются членом какой-то церкви либо конфессии. Viele von ihnen sind definitiv nicht gerettet, sind nicht von neuem geboren, weil sie nie wirklich bewusst an Jesus geglaubt haben. И многие из них на самом деле не спасены, не рождены свыше, потому что они не приняли Христа в свое сердце. Aber man kann sagen, etwa mindestens etwa 1 Milliarde. Also 1000 Millionen Menschen sind wiedergeborene gläubige Christen. Das ist grandios. Но мы можем сказать, что 1 миллиард – это возрожденные христиане, которые приняли Иисуса в свое сердце. Das bedeutet, dass aber etwa 7 Milliarden, und wenn du es ein bisschen großzügiger sagen möchtest, 6 bis 7 Milliarden sind nicht gerettet. Und wenn sie jetzt sterben würden, würden sie nicht in den Himmel gehen. И можно сказать, что от 6 до 7 миллиардов человек не являются спасенными. Если бы они сегодня умерли, они бы не пошли на небо. Aber andersrum gesagt, es kann sein, dass ich das letztes Mal hier auch schon gesagt habe, ist wichtig, dass wir das wissen. Andersrum gesagt, wenn jeder von uns etwa wenn jeder von uns etwa 7 Menschen, unterschiedliche Menschen, das Evangelium geben würde, wäre der Missionsbefehl erfüllt. Если бы каждый из нас проповедовал Евангелие 7 следующим людям, то наша миссия была бы выполнена. Wenn jeder von den 1 Milliarden Christen 7 anderen Menschen das Evangelium von Jesus erzählt, wird Jesus wiederkommen. Если бы каждый из этого 1 миллиарда спасенных людей проповедовал бы 7 другим людям Евангелие, то Иисусу можно было бы возвращаться, наша миссия была бы исполнена. Obwohl es heute so viel mehr Menschen gibt als damals zur Zeit der Urgemeinde, das Jahrhundert gab es etwa 200 bis 300 Millionen Menschen auf der ganzen Erde. На сегодня население Земли намного больше, чем во времена Первой Церкви. Also nur etwa 2,5 Mal Deutschland. Тогда это было примерно 2,5 Германии, да, населения. Aber an der Anzahl von wiedergeborenen Gläubigen musste jeder Gläubige damals um das Jahrhundert etwa 340 bis 360 Menschen erreichen, um den Missionsbefehl erfüllt zu haben. Ein Christ kam auf 340 bis 60 Menschen. Но во времена первой церкви одному христианину надо было бы попроповедовать 340 bis 360. 340-370 человек для того, чтобы Евангелие распространилось. Also jeder von uns hätte viel mehr Menschen erreichen müssen. Тогда бы нам пришлось намного большим людям проповедовать. Obwohl es insgesamt viel weniger Menschen gab. Несмотря на то, что вообще население было намного меньше. Wir haben eine viel größere Ernte vor uns, aber müssen eigentlich viel weniger tun, um sie zu erreichen. Поэтому сейчас жатва перед нами намного больше, людей больше, но нам нужно сделать меньше работы для того, чтобы достичь каждого человека. Und die Möglichkeiten, die wir heute haben mit der Kommunikation, mit Reisen, mit Geld, mit all den Dingen, die uns heute zur Verfügung stehen, sollte es ein Klacks sein, das zu tun. И с теми возможностями, которые мы сегодня имеем, мы можем путешествовать, у нас есть деньги, у нас есть интернет. Это не является сложной задачей. So. Mein einleitender erster Punkt ist also, dein Leben hat große Bedeutung. Итак, что я хочу в первом пункте вам донести? Твоя жизнь имеет огромное значение. Und das ewige Schicksal von letztlich unzähligen Menschen, nicht nur sieben, aber unzählige Menschen. Wer weiß, wie viel Gott durch dich erreichen möchte und wird eines Tages, ist davon abhängig, dass in dir der Plan und die Absicht und der Wille Gottes tatsächlich in Tat und Wahrheit zustande kommt. И жизнь множества людей, не только семи, кто знает, сколько людей Бог хочет через тебя спасти, зависит от того, насколько Божья цель и Божий план совершится через твою жизнь. Durch meinen Dienst, durch Gottes Führung in meinem Leben, habe ich das Privileg gehabt, in Indien alleine etwa 3 Millionen Menschen das Evangelium zu predigen, und die allermeisten von ihnen haben noch nie von Jesus gehört gehabt. Во времена моей юности я имел привилегию, возможность проповедовать в Индии. Вифель миллионен? 3. 3 миллиона человек, которые никогда раньше не слышали об Иисусе. Und das eben in Indien vor allem. Und Indien ist inzwischen wieder zugegangen, aber jetzt arbeiten wir eben seit 20 Jahren in Pakistan. И потом мы переключились, наша работа в Пакистан. Последние 20 лет мы там работаем. Und dort sind es in den letzten 20 Jahren etwa 1 Million Menschen gewesen, die wir mit dem Evangelium erreicht haben. И около 1 миллиона человек в Пакистане мы достигли Евангелием. Viele Moslems, многие мусульмане, einiges an Hindus und viele Namenschristen auch. Некоторые хинду и некоторые так называемые христиане, номинальные. Yeah. Und das mit einem Hippie. И это Hippie. Warum? Wie kann das sein? Wie kann das zustande kommen? Почему? Как такое возможно? Das ist die Botschaft heute Morgen. И это мое послание к вам сегодня. Wer von euch möchte, dass der Wille Gottes wirklich in deinem Leben geschieht? Кто из вас хочет, чтобы воля Божья действительно совершилась в вашей жизни? Gut, etwa 60% oder 70%. Около 60-70%. Die anderen hoffen wir noch in der Zwischenzeit bekehren zu können zu diesem Commitment. Aber ich weiß natürlich, wenn du das sagst, dann ja, других, dann hast du dich entschieden. Других, может быть, мы попытаемся убедить чуть позже. Anyway, also das sind sehr ernsthafte Wahrheiten. Это истина. Und ich könnte noch viel dazu sagen, stundenlang darüber reden, wie wichtig und wie ernsthaft das alles ist. Das ist ja gar keine Frage. Я могу часами говорить о том, насколько это важно. Wir haben da hinten einen kleinen Büchertisch und da auch einiges an Broschüren, die ich euch unbedingt einlade mitzunehmen. Das ist dieses Weltmissionsheft. Da steht alles drin, was ich euch diesbezüglich sagen möchte, aber nicht die Zeit habe zu sagen. Nehmt das bitte mit, es ist in Deutsch. В фойе стоит книжный стол, где лежат разные брошюры, и то, о чем я вам хотел бы часами рассказывать, но не имею на это времени, вы можете взять и прочитать там. All diese praktischen Fakten, aber auch die geistliche, den geistlichen Informationen. Там есть и духовная информация, was unsere Aufgabe eben ist und wie wir sie erfüllen können, ganz praktisch. Что есть наша задача и как мы ее можем воплотить. Und im Lichte, und ich muss es, wir müssen so darüber reden, weil es ist zwar jetzt Sonntagmorgen und da soll man ja lieb sein zueinander und eben die Katze ist schuldlos und also wir machen hier auch niemanden, ich will niemanden verletzen und niemanden zu nahe treten, aber eben. Я не хочу никого обидеть или как-то огорчить. Мы уже слышали, что кошка виновата, если что, да, в воскресенье. Die Realität ist, und das ist die letzte Zahl, die ich euch gebe jetzt heute Morgen. Но реальность в том, dass etwa jeden Tag, etwa alle 24 Stunden, kann man sagen, durchschnittlich, statistisch gesehen, sterben etwa 60 bis 70.000 Menschen, die nie von Jesus gehört haben. Статистически, каждые 24 часа умирает 60-70 тысяч человек, которые никогда не слышали об Иисусе. Das ist wiederum durchschnittlich gesagt, pro 1-2 Sekunden, 1,5 Sekunden stirbt ein Mensch und geht in die Ewigkeit, der nie die Chance bekommen hat, ja oder nein zu Jesus zu sagen. То есть можно сказать, что в 1-2 секунды умирает один человек, который отправляется в вечность, и который никогда не имел права выбора, следовать ему за Христом или нет, потому что он не слышал. И что происходит с этим человеком? Haben aber nicht die Zeit dazu, um darüber zu reden, was passiert mit denen. Что с ними происходит, с этими людьми? Nur die eine Antwort möchte ich euch geben. Только один ответ я хочу вам дать. Jesus sagte in Johannes Kapitel 3 zu Nikodemus. Иисус сказал Никодиму в Иоанна 3 главе. Es sei denn, dass ein Mensch von neuem geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Что до тех пор, пока человек не будет рожден свыше, он не может войти в Царство Божье. Das hat Jesus gesagt. Это сказал Иисус. Römer 10 sagt der Paulus, wie sollen sie den anrufen, der reich ist an Gnade und Vergebung? В Римлянах 10 главе Павел говорит nochmal. Wie sollen sie den anrufen, der reich ist an Gnade und Vergebung, ohne von ihm gehört zu haben? So. Как должны уверовать те, которые никогда не слышали? Wie sollen sie hören ohne einen Prediger? И как они услышат, если нету проповедующего? Also wenn ihnen niemand von Jesus erzählt. Если им никто не расскажет об wenn Иисусе. Wenn mir dieser langhaarige Gotthold nicht begegnet wäre auf meinem Hippie Trail auf dem Weg nach Indien, wäre ich heute nicht hier, sondern schon längst tot. Если бы тогда в Индии мне не проповедовал какой-то длинноволосый хиппи, я бы уже, наверное, давно был мертвым. Verloren in alle Ewigkeit. И я был бы потерян для вечности. Getrennt von Gott. Отделен от Бога. Wir müssen so ernst reden. Мы должны серьезно говорить. Weil darum geht's. Потому что речь... Es war nicht nur ein Vorschlag von Jesus, geht hin. Речь о вечности – это не просто предложение Иисуса. Und wer glaubt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Иисус сказал, идите, проповедуйте, кто уверует, будет спасен, кто не уверует, тот будет в погибели. Diese krassen Worte, die sind heute genauso wahr wie vor 2000 Jahren, als er sie zum ersten Mal gesagt hat. Эти жесткие слова, они такая же, являются такой же правдой, как и 2000 лет назад. Aber deswegen jetzt diese, in den letzten Minuten, diese Botschaft heute Morgen. И об этом сегодняшнее послание тоже. Das ist eigentlich unerträglich für uns. Это для нас слишком тяжело. Und der Druck ist zu groß. И давление ответственности слишком тяжело. Für uns als Menschen. Для нас как людей. In unserer Kraft, in unserer Entschlossenheit schaffen wir das nicht in der Weise, wie das notwendig ist, diese Welt zu erreichen. В нашей С нашими силами мы не можем достичь этот мир так, как этого хочет Бог. Aber der Herr hat uns ein Paket an Gnade gegeben, dass das alles möglich macht. Но Бог дал нам дар благодати, упаковал нам благодать так, что это делает его цель возможной. Und der Schlüssel ist diese Botschaft, diese Überschrift. Gott wirkt in dir. И ключевая фраза этого послания – это «Бог работает в тебе». Lasst uns aufschlagen, 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Коринфянам, 15. Глава. 1. Korinther, Kapitel 15, und dort Vers 10. 10. Стих. Ich weiß nicht, habt ihr das Gefühl, meine Brille ist irgendwie kaputt? Die ist kaputt, die ist ganz verkratzt. Ich bin mit dem Auto vor 2 Tagen da drüber gefahren. Ja, испортил свои очки, наехал машины на них, все поцарапаны. Вы не видите, что они поцарапаны? Потому что я плохо вижу в них. Wollte nicht, dass ihr denkt, oh, der arme Bruder, da hat nicht mal das Geld, um sich eine vernünftige Brille zu leisten. Чтобы вы не думали, что бедный брат нет у него денег, нормальные очки себе купить. Kein Trick, um ein größeres Opfer zu bekommen. 1. Korinther 15, Vers 10. Hör gut zu, Gottes Wort durch den Apostel Paulus. Это слово Божье через апостола Павла. Zu dir und zu mir. К тебе и ко мне. Er redet von sich. Он говорит о себе. Aber das, was er sagt in Bezug auf sich, stimmt genauso auf dich. Но то, что он говорит о себе, относится также и к тебе. Oder soll auch in deinem Leben Realität werden. Это должно быть реальностью и в твоей жизни тоже. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Но благодатью Божией есть я то, что есть. Davor redet er davon, dass er der Letzte ist unter den Geretteten, eigentlich der schlimmste Sünder, weil er ja die Gemeinde verfolgt hat und so weiter. До этого он говорил, что он самый меньший из спасенных и что он самый худший, потому что он гнал церковь Божию. Aber dann kommt er eben zu dieser Aussage: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Und jetzt hört ihr den Nachsatz an: Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Но благодатью Божией я есть то, что я есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, ist die erste Aussage. Первое выражение: через благодать Божию я есть то, кто я есть. Und der Paulus war in Realität, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut der letzten 2000 Jahre, war nebst Jesus der einflussreichste Christ, Nachfolger Jesu. Also Jesus war natürlich nicht Nachfolger Jesu, aber war der erfolgreichste oder fruchtbarste Christ, den es gegeben hat, könnte man so sagen. Если мы посмотрим на Павла, то в истории за последние 2000 лет он, наверное, был самым влиятельным и самым плодоносным христианином за всю историю. Gott hat ihn in besonderer Weise gebraucht, natürlich fast zwei Drittel des Neuen Testaments zu schreiben und so weiter. Бог его использовал особенным образом. Две трети Нового Завета было написано. Und durch ihn kam das Evangelium in die ganze bekannte asiatische Welt damals, in Kleinasien und dann schließlich nach Europa zu uns. И через Павла Евангелие достигло Азию и также Европу к нам. So die Auswirkungen von Paulus sind bis heute gegeben. И то влияние, которое Павел оказал, оно до сегодняшнего дня видимо. Aber er sagt, ich bin, was ich bin, in meiner Identität, die ich jetzt habe, als neuer Mensch und mit dem, was ich tue, ich bin das. Das bin ich wegen der Gnade Gottes, die mit mir ist. Но Павел говорит, я есть то, кто я есть, и я делаю то, что я делаю, по благодати, потому что благодать Божья со мной. Und dann sagt er ja dazwischendrin, Und die Gnade Gottes, die mir gegeben ist, war nicht vergeblich oder nutzlos, wirkungslos oder leer. И он также, между прочим, говорит, и благодать его во мне не была тщетна. Sie, wir sind alle durch die Gnade Gottes gerettet worden, Мы richtig? Все с вами спасены через благодать Божию. Jesus kam, bevor wir je geboren waren und hat uns gerettet. Und dann kam das Evangelium zu uns und durch die Gnade Gottes haben wir es angenommen. Иисус пришел на эту землю еще задолго до нашего рождения, и когда мы приняли Евангелие, то Иисус вошел в наше сердце, so, и мы получили спасение. Gnade. Это спасающая благодать. Aber Paulus redet jetzt davon, dass diese ursprüngliche rettende Gnade etwas in ihm bewirkt hat. Но Павел говорит о том, что эта спасающая благодать произвела в нем нечто. Sie war nicht wirkungslos, sondern sie hat mich dazu gebracht, mehr, er sagt das, fast prahlerisch, mehr zu arbeiten als alle seine Kumpane, all seine anderen Apostel oder die Christen seiner Zeit. Он сказал, что эта благодать, она была в нем не просто не бесполезна, тщетна. Она привела его к тому, что он работал даже больше, чем другие апостолы. Ja, seid ihr beeindruckt von mir? Ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Hört sich sehr fleischlich an. Если бы он сказал, о, смотрите, я работал больше, чем остальные, это бы звучало по-плотски. Aber eben damit die Leute nicht sagen würden, na, der spinnt ja, der ist ja ein Fleischkopf, dieser Paulus, hat gleich gesagt, aber eben nicht ich habe das durch meine eigene Kraft oder Leistung oder Entschlossenheit und Geistlichkeit bewirkt, sondern... Но и Павел сказал, не для того, чтобы люди не подумали, что он по-плотски собой хвалится, он говорит, не, впрочем, не я, но благодать во мне. Ja, no. Damit die, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Also er hatte eine Offenbarung und ein Verständnis von etwas, was da bei ihm am Wirken war. Er nannte es Gnade, das bewirkt hat, dass er mehr gearbeitet hat und dass er richtig Frucht hervorgebracht hat. То есть у него было откровение и познание того, что было особенного в нем. Он назвал это благодатью, что позволило ему принести столько Nächste плода. Frage an dich. Следующий вопрос к тебе. Wer von euch oder an euch, wer von euch möchte viel Frucht zur Ehre des Herrn hervorbringen? Кто из вас хочет принести много плода в Царство Божье? Sage mal ich. Скажи я. Wer heißt ich? Я. Я. Sag mal ja. Скажи я. Ja, ist ja gut. Ja, ja, ja, ja, ja, genau. Да, это хорошо, я. Amen. Ich auch. Я тоже. Und wenn wir jetzt lernen von Paulus oder letztlich vom Geist Gottes durch den Paulus, nicht ich habe das viele bewirkt in meinem Leben, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist, dann können wir was begreifen für unser ganzes restliches Leben. И когда мы поймем, о чем говорил Павел, не я произвел много плода, не я сделал много дел, но благодать, которая со мной, тогда мы поймем что-то для своей жизни. Und um das zu definieren, was hier meint, lasst uns zu Philipper, Kapitel 2, Verse 12 und 13 gehen. Для того, чтобы понять, о чем именно Павел говорит в этом стихе, давайте отправимся к Филиппийцам 2, 12, 13. Seid ihr noch alle da heute Morgen? Вы еще здесь? Вы еще здесь? Alles klar, ich lerne das auch noch. Nein, super, nein, ja. Nein, nein, nein, ich werde es nicht mehr lernen. Leider. Anyway, Philipper 2, Verse 12 und 13. Wieder der Apostel Paulus, der an die Gemeinde in Philippi schreibt. И снова апостол Павел, который пишет к церкви филиппийцам. Und ja, das sagt er, daher meine Geliebten, in Vers 12, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Und hier, also hier kommt eigentlich das, was wir betonen wollen. Bewirkt euer Heil oder eure Rettung mit Furcht und Zittern. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего. И тут на чем мы хотим сделать акцент. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Bewirkt, ihr bewirkt, arbeitet daran, bewerkstelligt eure Rettung, Heil, Soteria ist das griechische Wort, eure Rettung mit Furcht und Zittern, also richtig mit großer Ernsthaftigkeit. То есть вы совершаете, да, вы что-то делаете, свое спасение, и тем более с большим страхом и трепетом. Das ist wieder so eine Druckschriftstelle. Это тоже такое местописание, которое давление определенное ja, на нас ich оказывает. Weiß, ich sollte mehr tun, und ich weiß, ich sollte mehr beten, да, und ich sollte mehr geistlich sein, надо und dies und das. Быть больше, больше духовным, надо больше молиться, надо больше делать. Aber hier hört's nicht auf, meine Freunde. Но ich habe den nächsten Vers auch schon gelesen. Там есть и следующий стих. Und als ich den anfing zu verstehen, dann hat es mein Leben von diesem Druck befreit. И когда я начал понимать остальную часть стиха, это освободило мою жизнь от давления. Und weil ich es sehr ernst meinte in der Nachfolge Jesus, seit von dem Moment weg, wo ich gerettet wurde, wollte ich nur noch Jesus nachfolgen und ihm gefallen. И я очень серьезно воспринял то, как я начал следовать за Христом. Для меня это серьезное решение. Der winkt mit dem Zaunpfahl, ich weiß. Nein, ist schon alles gut. Deswegen hier, lass uns jetzt den Vers 13 lesen. Поэтому давайте прочитаем стих 13. Ich hatte mein Leben, bevor ich das begriff, war eben viel unter Druck und ich hatte oft ein schlechtes Gewissen und hatte oft Verdammnis und dachte, ich tue nicht genug für den Herrn, obwohl ich wirklich versuchte, alles zu tun in meiner Kraft und Macht. До того, как я получил откровение, как я понял ту вторую часть этого стиха, моя жизнь была под большим давлением. Я думал, что я делаю недостаточно, что хотя я очень серьезно хотел следовать за Христом. Vers 13, hör dir das an. Стих 13. Denn Gott ist es. Das ist ein förmlich ein Widerspruch zu dem, was er gerade gesagt hat. Потому что Бог, и это как в противовес тому, что мы сейчас прочитали. Zuerst sagt er, bewirkt, ihr bringt zustande euer Heil mit Furcht und Zittern, mit aller Ernsthaftigkeit. Потому что до этого мы читаем, вы со страхом и трепетом совершаете ваше спасение. Aber jetzt sagt er hier in diesem Satz, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken oder das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Das ist eine Beschreibung von einem Aspekt der Gnade Gottes mit Paulus oder это mit uns. Одно описание аспекта Божьей благодати. Durch den Heiligen Geist. Через Святого Духа. Durch die neue Geburt in deinem dein wiedergeborener menschlicher Geist. Через рождение свыше в твоём духе. Der jetzt bewohnt wird vom Geist Gottes. Который сейчас в котором сейчас обитает Дух Святой. Eins geworden ist mit dem Geist des Herrn, heißt es. Который дух, который стал одним с Духом Божьим. Wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Кто принял Господа, тот является одним духом с Богом. Dein Geist ist bewohnt und durchdrungen mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, mit der Gegenwart Christi. Твой дух наполнен присутствием Святого Духа, присутствием Христа. Gott ist in dir. Бог в тебе. Und der in dir, der sitzt nicht nur da und dreht die Daumen, sondern der ist in dir am Wirken, um das Wollen in dir hervorzubringen, nach seinem Willen, aber nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, dass du es tatsächlich tust, was der Wille Gottes ist. И тот Бог, который в тебе, он не просто сидит и ничем не занимается, он производит свою работу, он дает тебе не только хотение, но он производит и действие по своему благоволению. Und der Schlüssel liegt darin, dass du das weißt. И ключ лежит в том, чтобы ты это понимал. Dass du aufhörst zu bitten, oh Herr, mach mich zu diesem, mach mich zu jenem, mach mich willig, mach mich gehorsam. Nein, Herr, dank, so sollst du beten. Ich danke dir, dass du in mir schon bist und dieses Wollen und dieses Vollbringen in mir bewirkst. И наша молитва должна измениться с «Бог, дай мне быть тебе послушным, Бог, дай мне делать то, что ты хочешь». На молитву «Бог, я благодарю тебя, что ты во мне, и ты уже сделал меня и послушным, и то, что ты производишь работу во мне». Und natürlich ist das alles ein Prozess. И, конечно же, это процесс. Und der hängt damit zusammen, dass wir unser Denken erneuern mit dem Wort Gottes. И, конечно, наша часть – это обновлять свой разум Словом Божьим. Dass wir täglich Gemeinschaft pflegen mit dem Herrn im Gebet, ihn anbeten und zu ihm sprechen in neuen Sprachen, viel beten, in neuen Zungen, im Geiste beten, ist ein Schlüssel zum Wachstum. И ключом к росту является то, чтобы мы строили свои отношения с Господом, проводили время в молитве, проводили время в молитве на иных языках. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. So, du musst tatsächlich jeden Tag das Wort Gottes in dein Leben aufnehmen. И Иисус говорит, что человек жив не только хлебом, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Das ist dein Teil. И это твоя часть питать себя Словом Божьим. Das ist deine richtige Reaktion. Это твоя правильная реакция. Wenn du das anfängst mit aller Ernsthaftigkeit zu tun, dann erfüllst du das. Wir bewirke dein Heil mit Furcht und Zittern. И это та часть, которую ты должен выполнять, если ты это делаешь, то ты совершаешь свое спасение со страхом и трепетом. Oder wie Paulus gesagt hat in 1. Korinther 15, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Или как Павел сказал в 1 Коринфянам, я больше потрудился, чем все они. Mit anderen Worten, ich habe all das getan, was ich weiß, dass der Herr will, dass ich tue und was ich tun kann, um eben das zu bewirken, dass Gottes Wille in meinem Leben anfängt zu wachsen und zu reifen und dann auch das tun. Другими словами, я сделал все от меня зависящее для того, чтобы сделать возможной благодати Божьей работу во мне. Aber liebe Schwester, lieber Bruder, begreife, dass Gott es ist, der schon jetzt in dir drin ist. Но, дорогие братья и сестры, поймите, что Бог уже находится в вас. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ты есть храм Духа Святого. Das ist nicht nur ein schöner Bibelvers. Это не просто красивое местописание. Это факт. Darüber musst du nachdenken. Об этом мы должны das думать. Musst du dir vorstellen. Это мы должны представлять nicht себе. Gott ist nicht nur im Himmel, er ist in dir, hier, Бог не right просто there. Где-то там, наверху, в небесах. So. Бог здесь, Gott во ist мне. In mir. Sag Скажи, Gott Бог ist in во mir. Мне. Und er ist in mir am Wirken. И он во мне действует. Und er wirkt in mir. И он работает во мне. И он работает, sag mal, и он работает во мне. Das Wollen und das Vollbringen. И он производит свою волю. Say it. Производит желание и действие. Sag es noch einmal. Скажи еще раз, он производит желание и действие. Gott ist in mir, Gott, der Heilige Geist. Бог во мне, Дух Святой, спасибо. Du bist in mir am Wirken. Ты во мне yes. производишь. Danke, Jesus. Спасибо, Иисус. Das ist, was der Paulus meinte, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Hat sich das bewusst gemacht. Это то, что имел в виду Павел. Ему стало это, ему открылось это. Er hat da drin gelebt. Он этим жил. Deswegen hat er darüber geschrieben. Поэтому он об этом написал. Wirke dein Heil. Производи работу. Aber wisse, es ist Gott in dir, der es bewirkt, der es zustande bringt. Это Бог, который производит эту работу so, через alles, тебя. Was du zu tun hast, ist, yes, Lord. Ja, Herr. Все, что тебе нужно делать, это говорить, да, Господь, я принимаю это. Er muss nicht immer neu reinkommen, er ist drin geblieben, auch über Nacht, wo du geschlafen hast. Ему не нужно каждый день входить в тебя снова, даже когда ты проснулся на утро. Halleluja. Sag, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Скажи, я есть храм Духа Святого. Sag es. Danke, Heiliger Geist. Спасибо, Дух Святой. Danke, Herr Jesus Christus. Спасибо, Господь Иисус. Dass du in mir wohnst. Что ты живешь во мне. Und in mir das bewirkst. Что ты во мне производишь работу. Was dir wohlgefällig ist. Что ты производишь свое действие. Und das Vollbringen. Das Wollen und das Vollbringen. Что ты производишь и желание, и действие. Zu deinem Wohlgefallen. По своему благоволению. Lasst uns aufstehen. Давайте встанем. Und lasst uns noch einen letzten Vers lesen. Давайте прочитаем последний стих. Das ist wirklich eine große, vielleicht eine der größten Wahrheiten der Schrift, wovon wir gerade reden. Это, возможно, одна из самых больших истин Писания. In Bezug auf unser Erlöstsein. В связи с нашим спасением. In Bezug auf das fortwährende Werk und Wirken Gottes in unserem Leben. В связи с Божьей работой в нашей жизни. Ist, der in uns wirkt. Это Бог, который работает в нас. Das Wollen und das Vollbringen. Который производит и желание, и действие. Also, nicht nur das Wollen, wie Paulus noch sagt im Römer 7. Wollen habe ich, aber Vollbringen, das Gute habe ich nicht. Не только желание, но и действие. Павел тоже говорил, чего хочу делать, чего... Wenn du dich damit noch identifizierst, bist du noch im falschen Buch oder Kapitel. Если ты себя с тем идентифицируешь, ты еще в прошлой главе. Er hat realisiert, Gott ist in mir am Wirken. Das Wollen zu bewirken nach dem Willen Gottes und dann auch, dass ich diesen Willen tatsächlich vollbringe in meinem Leben. Павел понял, что Бог во мне, он производит желание, соответствующее с волей Божьей, и также действие, которое поможет эту волю исполнить. Und ich sage dir das jetzt als Bild. Im Prinzip solltest du jeden Tag aufstehen und zwischendurch immer wieder und dich unter diese geistliche Dusche stellen. Und dir das verdeutlichen. Danke, Herr. Du bist in mir. Und du wirkst heute in mir dein Wollen und dein Vollbringen. Und dafür preise ich dich. Das proklamiere ich. Das deklariere ich, dass es zustande kommt. Und ich preise dich dafür. И по-хорошему мы должны каждое утро, просыпаясь, становиться под этот духовный душ и говорить, да, Бог, ты во мне, ты производишь и желание, и действие по своему благоволению. Und wir machen Fehler trotzdem. Но все-таки мы делаем wir ошибки. Manchmal fallen. Иногда мы падаем. Sündigen. Иногда мы согрешаем. Wer kann sagen, er hat nie gesündigt und wird nie mehr sündigen? Кто может сказать, что он никогда не согрешает? Die Bibel schreibt das auch ganz klar. Библия пишет об этом. Wir sündigen alle oft, heißt es in einem der Briefe. Очень ясно, что мы все das много soll согрешаем. Nicht entschuldigen im Sinne von, ja, mach ruhig weiter, wie du willst. И мы не должны nein, себя оправдывать и говорить, а, ничего страшного, буду nein, делать, nein, жить nein, как nein. хочу. Нет, Streb нет. Nach der Heiligung, dem Ablegen des стремись alten Menschen. К святости, стремись к тому, чтобы оставить des старое wandelns, позади. Des Wandelns mit der Kraft des Heiligen Geistes in diesem neuen Leben, unbedingt. Иди в эту новую жизнь с силой Божьей. Aber eben. Но, es wird nicht vollkommen sein und wir sind ständig am Lernen. Но мы никогда не станем совершенными, мы пока мы живем. Aber das ist die Grundlage zu viel Frucht in deinem Leben zur Ehre Gottes. Но это основание для того, чтобы принести много плода в своей жизни. Hebräer 13. Евреям 13. Vers 20 nur der erste Satz, der erste Teil dort und dann Vers 21. Стих 20 и начало 21 стиха. Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, und dann Vers 21, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Бог же мира, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Кто совершитель? Бог. Vollende uns in allem Guten, damit ich seinen Willen tue, wie indem er in mir schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Да усовершит нас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса. Ist das eine wunderschöne Wahrheit? Разве это не чудесная истина? Amen. Аминь. Das ist für mich Эликсир für meine Seele. Для меня это эликсир для моей души. You know, ich war immer einer, der nicht gerne arbeiten wollte. Also am Anfang schon, ich habe ja Maurer gelernt, aber dann wurde ich Hippie und dann haben wir nur noch am Strand gelegen. Я был таким человеком, который не очень хотел работать. Вначале да, но потом я стал хиппи, который только на пляже валяться мог. Ich war ja in Indien, 3,5 Monate in Goa, am Beach, am Strand und 3,5 месяца я был в Индии, на Гоа, на пляже, просто ничего не делал. Гашиш курил и ничего не делал. И мне нужна была вся помощь Божья для того, чтобы победить это в себе. Аллилуйя! И Он производит это в нас, и в тебе. Аллилуйя! Lass uns dem Herrn danken. Lass uns einfach sagen: Danke, Vater, für all deine Gnade, für all deine Hilfe, für dein Werk in uns, dass du in uns alles bewirkst, was du möchtest, dass wir wollen, und dass wir sollen, und dass du uns die Kraft gibst durch den Heiligen Geist, auch das zu tun, was deinem Willen ist. Делать то, что соответствует so твоей воле. Diese Welt и этот мир eine Chance, das Evangelium zu hören. Имеет шанс услышать Евангелие. Oh, Vater, benutze diese Gemeinde, meine Geschwister, Отец, zu deinem церковь, zu deinem Werk hier. Моих братьев и сестер для твоей работы. Angefangen in Nürnberg bis ans Ende der Welt. Начиная с Нюрнберга до конца земли. Berufe Menschen heute Morgen. Призывай людей durch den Heiligen сегодня Geist, Святым Духом, sich wirklich dir zur Verfügung zu stellen. Чтобы они ставили себя тебе в Jeder dort, отдавали wo du себя ihn gestellt тебе. Hast und gesetzt hast. Jeder dort, wo du ihn gepflanzt hast. Там, где ты его насадил, там, где ты его предусмотрел, во имя Иисуса. Und wenn du ja sagen möchtest, dann sag mal Amen. Если ты хочешь сказать да, скажи Аминь. Gottes Segen euch, vielen Dank. Бог да благословит вас всех. Da hinten ist ein Tisch mit guten Sachen auch über unseren Dienst, damit ihr seht, was Если вы хотите, und auch russische Büchlein haben wir da. Если вы хотите узнать больше о нашем служении, подойдите к столу с книгами. Там же есть книги на русском языке. Und dann noch, halt den mal hoch, denn das ist ein Kalender, den könnt ihr gratis mitnehmen. Der ist aktuell für 2024. Dann könnt ihr für uns beten. Vielen Dank. И также календарь этот вы можете получить бесплатно, и мы будем благодарны за ваши молитвы. Danke schön. Lass uns noch mal einen großen Applaus geben. Спасибо, давайте воздадим аплодисменты. Und wir wollen noch mal gemeinsam singen. Мы еще хотим вместе петь.